Je Sanimus, Heidelbecks Favorite, 16 Bars Exclusive. Kadi Beats. Raffel, Dördasch, das Life, das ist kein Ponyhof. Und selbst wenn's so wär im Leben, würden wir Freunde suchen, die mit einem Pferde stehlen. Denn der Mensch lädt nichts ernst zu nehmen. Keinem was und sich mit keinem abzugeben, sondern erst zu nehmen. Der Teufel in uns Euphemismus vergiftet von Nattern. Hier, wo Hebammen weniger verdienen als Bestatter, ist es grau und wir zwischen unendlichen Gerichten. Die Jugend kocht, landet darum ständig im Kitchen. Das Animus, der mit Bären gerungen, durchquerte den Dschungel, belehrte die Jungen, du lebst da oben, wir sterben hier unten. Unser Wort hat kein Gewicht, wieso geht es dann so schwer von der Zunge? Wieso? Und sie sagten, Bruder, Rap wird dein Segen sein. Doch jetzt, wo mein Ast bricht, weiß ich endlich, was sie meinte. Denn sie sind alle hin und weg, bist du die Nummer 1. Doch schauen alle hin und weg, bist du am Zwischen. Tausend Probleme, ist der Traum meines Lebens. Schaff es raus, aber die Jugend vertraut halt nicht jedem. Sie sind blind, wenn ihr was zeigt, taub, wenn ihr redet. Waren stumm, wenn ihr horcht, doch da draußen, da steht jede Stimme der Sturm. Und binnen Sekunden sind Spinner verschwunden. Oder Winseln im Dunkeln, den Wind aus den Lungen. Denn ich bring sie den Jungen und linder die Wunde, bis Schwindler verstummt.